Wie kann ich mit dem Leid, das ich erlebe, umgehen? Als Pastor kenne ich viele Menschen, die genau diese Frage umtreibt. Wenn ich einen geliebten Menschen verliere, wie gehe ich damit um? Wenn ich durch eine schwere Krankheit gehen muss, wenn mir mein Arbeitgeber kündigt, wenn ich einfach das Gefühl habe, dass die Seele nicht mehr aufatmen kann, wie gehe ich damit um? In der Bibel gibt es ein ganzes Buch, das sich nur mit dieser Frage auseinandersetzt. Und das ist das Buch Hiob. Es hat 42 Kapitel und in diesen 42 langen Kapiteln ringt Hiob um Worte für seinen Schmerz. Und was ich in dieser Predigt mit euch vorhab, ist, auf das letzte dieser 42 Kapitel mit euch zu blicken. Und zwar auf den Teil, wo Hiob ein letztes Mal spricht, wo er ein letztes Mal Worte an Gott richtet. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns von diesen Worten Hiobs was abschauen können für unseren eigenen Umgang mit dem Leid in unserem Leben. Am Ende seines Weges gibt es drei Dinge, die Hiob bewusst werden. Drei Dinge, das ist so die Gliederung für diese Predigt. Hiob erkennt erstens, Gott ist groß. Hiob erkennt zweitens, ich bin klein. Und Hiob bekommt drittens eine Ahnung davon, was es heißt, zu sehen, wie der große Gott klein wird. All das verändert seine Perspektive auf sein Leben und auch auf sein Leiden grundlegend. Alles der Reihe nach. Erstens, Gott ist groß. Hiob erlebt, was es heißt, alles zu verlieren. Hiob verliert erst seinen Reichtum, dann verliert er seine eigenen Kinder, dann sogar seine Gesundheit und selbst die Menschen, die ihm noch bleiben, seine Frau, die entfremden sich von ihm. Und die meisten Kapitel dieses biblischen Buches Hiobs, die erzählen nun davon, wie Hiob damit umgeht. Hiob sagt sinngemäß, ich würde so gerne mit Gott mal ins Gericht gehen. Und ich würde in diesem Gerichtssaal meinen Fall vortragen. Und dann könnte ich beweisen, dass ich unschuldig bin. Und dass all das Leid, das mir hier widerfährt, mir zu Unrecht widerfährt. Und auf der Zielgerade des Hiob-Buches beginnt Gott dann Hiob zu antworten. Aber Gott gibt Hiob keine Erklärung für sein Leid, sodass Hiob dann sagen könnte, ah, okay, jetzt ergibt alles Sinn. Deshalb musste es so kommen. Gott beantwortet die Frage nach dem Warum des Leides, die beantwortet er nicht. Gott tut etwas anderes. Er fragt Hiob. Er fragt ihn, Hiob, sag mal, warst du eigentlich dabei, als ich die Welt geschaffen habe? Hiob, verstehst du all die meteorologischen Zusammenhänge, die dazu führen, dass es heute gewittert und dass morgen die Sonne scheint? Nein, tust du nicht? Hiob, kümmerst du dich um die 10 Millionen verschiedenen Tierarten auf diesem Planeten? Tust du es nicht? Nein? Ich sag's mal mit meinen Worten, was Gott hier sinngemäß zu Hiob sagt. Hiob, ich bin so groß. Diese Welt ist so groß und du bist so klein. Könntest du bitte aufhören, dich zum alleinigen Maßstab für alles zu machen? Gott ist groß. Diese Botschaft kommt bei Hiob an. Und das drückt sich aus in dem ersten der beiden Verse aus Hiob 42. Ich lese die ersten beiden Verse einmal vor. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Manchmal fragen mich Menschen sowas wie, übrigens, Malte, ich feiere am Wochenende meinen 40. Geburtstag. Kannst du bitte dafür beten, dass die Sonne scheint? Du hast doch so einen Draht nach oben. Klammer auf, ich habe keinen besseren Draht nach oben als ihr. Und ja, man kann dafür beten, dass, wenn man eine Geburtstagsparty plant, da die Sonne scheint. Ich glaube, man darf alles ins Gebet vor Gott bringen. Nur die Frage, ob Gott Sonnenschein gibt, ist vielleicht nicht nur von meiner Urlaubs- und meiner Geburtstagsplanung abhängig. Gott ist groß. Er sieht das gute große Ganze und es gibt vielleicht sehr, sehr gute Gründe, warum am Wochenende dann nicht die Sonne scheint, sondern es in Strömen regnet. Und diese Zusammenhänge sehen wir nicht und wir verstehen sie auch nicht. Und das ist kein so ein ernstes Thema mit der Geburtstagsfeier. Da kann man mit leben, wenn es mal in Strömen gießt. Aber es gilt vom Grundsatz her auch für die ernsten Themen im Leben, wo wir wirklich leiden. Es gibt Dinge, da kann ich nicht verstehen, warum Gott sie so führt. Aber ich kann mir mit Hiob eins klar machen. Ich sehe nicht das große Ganze. Gott aber ist groß und er überblickt das große Ganze. Und das anzuerkennen, das war für Hiob eine kopernikanische Wende. Er stellt sein Weltbild auf den Kopf. Hiob sieht sich nicht mehr selbst als den Mittelpunkt, um den alles kreisen muss, wo alles so orchestriert sein muss, dass es für ihn persönlich passt, sondern er sagt sich, Gott ist der Mittelpunkt meines Lebens und ich kreise um ihn, so wie die Erde um die Sonne kreist. Gott ist meine Sonne. Hiob erkennt erstens, Gott ist groß und er erkennt zweitens, ich bin klein. Ich lese aus Vers 3, da sagt Hiob, darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Hiob erkennt an, dass seine Strategie nicht aufging, die Strategie, vor Gott Recht haben zu wollen. Er erkennt an, dass Gott groß ist und er klein ist. Er sagt gewissermaßen zu Gott, für mich ist alles, für dich ist nichts zu hoch. Denn es gibt Dinge, die sind für uns einfach zu hoch, für uns Menschen. Und über die sollten wir dann lieber schweigen. Da sollten wir nicht einfach so daherplappern. Vor ein paar Monaten, vielleicht erinnert ihr euch noch, ging so ein kleines Video von Bundeskanzler Friedrich Merz durchs Netz. Und zwar, wie er vor der Presse gesagt hat, also so in Brasilien, da war er kurz zuvor auf Reisen, in Brasilien, da wird er lieber doch nicht so gerne leben, sondern er ist schon ganz froh, dass wir hier in Deutschland leben und nicht in Brasilien. Und dieser Clip ging viral und innerhalb von wenigen Tagen hatten 10 Millionen Brasilianer diesen Clip gesehen. Und die deutsche Presse kommentierte, vielleicht nicht ganz so unrecht, dass es nicht ganz so hilfreich sein kann, wenn man als Bundeskanzler immer impulsiv daherredet, was einem so durch den Kopf geht. Unachtsames Daherplappern kann einen gewissen Schaden anrichten. Und ich frage mich, das ist jetzt die eigentlich spannende Frage, nicht die politische, wie oft plappern wir so daher, wenn wir über Gott reden? Wir maßen uns Urteile über Gott an und hauen die einfach so in die Welt raus. Und wenn wir schon gegenüber Brasilianern vielleicht etwas zurückhaltender sein sollten, weil das zur guten Diplomatie gehört, wie viel mehr sollten wir vielleicht zurückhaltender sein, wenn wir über den großen Gott reden? Von Hiob lernen heißt auch Schweigen lernen. Das weiß ich nicht, ist für Theologen ein guter Satz. Theologen sollen da reden, wo Gott in seinem Wort geredet hat und wozu Gottes Wort nichts sagt, sollen sie schweigen. Hiob erkennt das an, er erkennt an, dass er klein ist und er geht sogar einen Schritt weiter. Ich lese Vers 6, darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Hiob tut Buße, das heißt es nämlich, in Staub und Asche zu bereuen. Wo der große Gott in mein Leben hineinspricht, da kann ich nicht anders als vor ihm kapitulieren. Hiob hört auf, gegen Gott anzustürmen. Gott sein Leid zu klagen, das ist eine gute Sache, das sollen wir auch tun. Das ist nicht das Problem. Aber Hiob hat sich etwas angemaßt, was ihm nicht zusteht. Er hat sich die Perspektive Gottes angemaßt. Und diese Anmaßung gibt Hiob auf. Wobei, das finde ich interessant, in dem Satz, ich bereue in Staub und Asche, noch mehr steckt. Weil man kann diesen Satz auch anders übersetzen, nämlich so. Darum gebe ich auf und bekenne, ich bin Staub und Asche. Ich bin Staub und Asche meint, ich bin ein Geschöpf. Von Erde bist du genommen, zu Erde sollst du wieder werden, Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zu Staub. Die Ursünde im Sündenfall bestand ja darin, dass der Mensch sich anmaßte, was nur Gott kann. Er maßte sich an, zu sein wie Gott. Hiob hingegen gibt diese Gottesperspektive auf. Er erkennt seine eigene Geschöpflichkeit an. Du bist groß, ich bin klein. Du bist Gott, ich bin es nicht. Ich bin nur Staub und Asche. Aber drittens, Hiob ahnt noch mehr. Er hat eine Ahnung davon, was es heißt zu sehen, wie der große Gott klein wird. Nicht nur, dass Gott groß ist und wir klein, sondern dass der große Gott selbst für uns klein wird. Ich lese Vers 5. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. In diesem Vers steckt so viel Gold, ihr Lieben. Der Reihe nach. Wenn du regelmäßig im Alten Testament liest, dann ist das eigentlich ein Satz, über den du stolpern musst, weil der dich überrascht. Denn es gibt ja einen Grundsatz im ganzen Alten Testament. Und dieser Grundsatz lautet, kein Mensch kann Gott sehen. Weil in dem Moment, wo ein sündiger Mensch Gott sieht, muss er sterben. Deswegen darf Mose, als er Gott bittet, ihn zu sehen, nur ganz schwach seinem Abglanz hinterher schauen. Und Hiob sagt es aber hier, nun hat mein Auge dich gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wörtlich oder eher im übertragenen Sinne zu verstehen ist an der Stelle, aber eins fällt mir auf. Die paar wenigen Ausnahmen im Alten Testament, wo Menschen von sich sagen können, dass sie Gott gesehen haben, sind allesamt Menschen, die durch unfassbares Leiden gegangen sind. Jakob, der so viel verloren hat und der dann sogar mit Gott selbst kämpft und mit Gott am Jabok ringt, was sagt er in seinem Schmerz hinterher? Ich habe Gott von Angesicht gesehen. Hiob kann es nach all seinem Leid sagen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Heißt, Jakob und Hiob hatten beide eine Ahnung, dass echte Gottesbegegnung durch das Leid hindurchgeht. Und an Weihnachten nun wird diese Ahnung Wirklichkeit. Wir singen mit Paul Gerhardt. Du fragst nicht nach der Lust der Welt, noch nach des Leibes Freuden. Du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden. Gott wird Mensch. Gott kommt in unser Leid. Gott kommt in unseren Staub und in unsere Asche. In der Nacht wird er in einem kalten Stall geboren. Nackt stirbt er an einem Kreuz für die Sünde und trägt so die Ursache für alles Leid fort. Und was Hiob ahnte, können die Menschen an der Krippe aus vollem Herzen sagen. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Es gibt noch eine andere Geschichte, die 40 Tage nach Weihnachten spielt. Das ist die Geschichte, die in Lukas 2 erzählt wird, von Hanna und Simeon, die in alt im Tempel sind und auf den Heiland gewartet haben. Und dann nimmt Simeon das neugeborene Jesuskind auf den Arm und sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben dein Heiland gesehen. Und wir als Gemeinde, sehr oft, wenn wir Abendmahl miteinander feiern, dann singen wir hinterher eine Vertonung dieses Spruches von Simeon. Wir singen, im Frieden dein, o Herre mein, das ziehen mich meine Straßen. Weil dieser Jesus selbst im Abendmahl zu uns kommt, in unser Leid hinein, können wir hinterher mit Simeon sagen, hast mein Gesicht, das selige Licht, den Heiland schauen lassen. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und nicht nur gesehen, geschmeckt, das erleben wir, wenn wir das heilige Abendmahl miteinander feiern. Also, ich komme zum Schluss. Wie gehe ich mit Leid um? Zum einen anzuerkennen, dass Gott groß ist und im Mittelpunkt steht und ich nur klein bin, ich nur Staub und Asche bin. Aber mehr noch, wir Christen haben einen Gott, und das, wenn ich tröstet im Leid, wir haben einen Gott, der in Staub und Asche bei uns ist. Hiob ahnt es mit seinen berühmten Worten. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Ja, der auferstandene Jesus erhebt sich aus dem Staub und über dem Staub. Aber nur, weil er vorher in den Staub gekommen ist, um bei uns zu sein im Staub. Und um mich und dich aus dem Staub emporzuheben. Es gibt eine Strophe aus dem Weihnachtslied, Ich stehe an deiner Krippe hier, die steht leider nicht mehr im Gesangbuch, aber die bringt diesen Gedanken, finde ich, wunderbar zum Ausdruck. Es ist die eigentlich letzte Strophe dieses Liedes. Ich lese sie euch einmal vor. Zwar soll ich denken, wie gering ich dich bewirten werde. Du bist der Schöpfer aller Dinge. Ich bin nur Staub und Erde. Doch, bist du so ein frommer Gast, dass du noch nie verschmäht hast, den der dich gerne siert. Amen.